Erster danach sprach Jesus zu den vielen Menschen und zu seinen Jüngern. Zweiter er sagte, die Schriftgelehrten und Pharisäer lehren wie Mose. Dritter macht alles, was sie euch sagen. Aber macht nicht, was sie tun. Sie reden nur, aber sie handeln nicht danach. Vierter sie geben den Menschen schwere Regeln. Aber sie selbst helfen nicht, diese Regeln zu halten. Fünfter sie tun alles, damit die Leute sie sehen. Sie machen ihre Gebetszettel groß. Sie machen ihre Kleiderquasten lang. Sechster sie wollen die besten Plätze bei Festen. Sie wollen die vordersten Sitze in den Synagogen. Siebter sie wollen Grüße auf dem Markt. Sie wollen, dass die Leute sie Rabbi nennen. Achter ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Ihr habt nur einen Lehrer. Ihr seid alle Brüder. Neunter nennt auch niemanden auf der Erde euren Vater. Ihr habt nur einen Vater, den im Himmel. Zehnter lasst euch auch nicht Führer nennen. Ihr habt nur einen Führer, Christus. Elfter wer der Größte sein will, muss den anderen dienen. Zwölfter wer sich selbst wichtig macht, wird klein gemacht. Wer sich selbst klein macht, wird wichtig gemacht. Dreizehnter wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr verschließt den Menschen das Reich der Himmel. Ihr geht nicht hinein. Und ihr lasst andere nicht hinein, die hinein wollen. Vierzehnter wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr nehmt den Witwen ihre Häuser. Ihr betet lange, aber nur zum Schein. Darum wird eure Strafe sehr groß sein. Fünfzehnter wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reist über Land und Meer. Ihr wollt einen Menschen zu eurem Glauben bringen. Wenn er dann glaubt, wird er noch schlechter als ihr. Sechzehnter wie euch, ihr Blindenführer. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, muss sein Versprechen nicht halten. Aber wer beim Gold des Tempels schwört, muss es halten. Siebzehnter ihr seid dumm und blind. Was ist wichtiger? Das Gold oder der Tempel? Der Tempel macht das Gold heilig. Achtzehnter ihr sagt auch, wer beim Altar schwört, muss sein Versprechen nicht halten. Aber wer bei der Opfergabe auf dem Altar schwört, muss es halten. Neunzehnter ihr Blinden. Was ist wichtiger? Die Opfergabe oder der Altar? Der Altar macht die Gabe heilig. Zwanzigster wer beim Altar schwört, schwört bei dem Altar. Er schwört auch bei allem, was darauf ist. 21. Wer beim Tempel schwört, schwört bei dem Tempel. Er schwört auch bei Gott, der im Tempel wohnt. 22. Wer beim Himmel schwört, schwört bei Gottes Thron. Er schwört auch bei Gott, der auf dem Thron sitzt. 23. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von kleinen Dingen. Zum Beispiel von Minze, Dill und Kümmel. Aber ihr vergesst die wichtigen Dinge im Gesetz. Das sind Gerechtigkeit, Mitleid und Treue. Ihr solltet diese Dinge tun. Und die anderen Dinge nicht vergessen. 24. Ihr blinden Führer. Ihr siebt Mücken aus eurem Getränk. Aber ihr schluckt ein Kamel herunter. 25. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr macht Becher und Schüsseln außen sauber. Aber innen sind sie voll von Gier und Maßlosigkeit. 26. Du blinder Pharisäer, mach zuerst den Becher innen sauber. Dann ist auch die Außenseite sauber. 27. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß gestrichene Gräber. Außen sehen sie schön aus. Aber innen sind sie voll von Knochen und Schmutz. 28. So seht auch ihr von außen für die Menschen gerecht aus. Aber innen seid ihr voll von Heuchelei und Bösem. 29. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr baut die Gräber der Propheten. Ihr schmückt die Denkmäler der guten Menschen. 30. Und ihr sagt, wenn wir zur Zeit unserer Väter gelebt hätten, hätten wir die Propheten nicht getötet. 31. Damit zeigt ihr selbst, dass ihr die Kinder der Prophetenmörder seid. 32. Macht nun das Böse eurer Väter voll. 33. Ihr Schlangen, ihr bösen Menschen. Wie wollt ihr der Strafe der Hölle entkommen? 34. Darum sende ich Propheten, weise Männer und Schriftgelehrte zu euch. Ihr werdet einige von ihnen töten und kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen schlagen. Und ihr werdet sie von Stadt zu Stadt verfolgen. 35. So kommt alles unschuldige Blut über euch. Das Blut von Abel bis zu Zacharias. Zacharias war der Sohn von Barachias. Ihr habt ihn zwischen Tempel und Altar getötet. 36. Ich sage euch, all das wird über diese Menschen kommen. 37. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten. Du steinigst die Boten Gottes. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr wolltet nicht. 38. Seht, euer Haus wird leer sein. 39. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das ist, bis ihr sagt, gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt.